WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt sie Dominik Josic. Herzlich willkommen. Ich will an dieser Stelle nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich glaube, Sie kennen das vielleicht auch. Irgendwas hat sich verändert an Ihrem Körper. Irgendwas scheint nicht so richtig zu stimmen. Aber weil Sie sich nicht ganz sicher sind, ob das überhaupt eine Krankheit ist, befragen Sie einfach Google. Schließlich gibt es im Internet jede Menge Gesundheitstipps und Arztportale. Da ist natürlich die Versuchung groß, sich einfach mal selbst eine Diagnose zu stellen, bevor man den Arzt aufsucht. Und wir blenden dabei gerne aus, dass wir gerade einer Person vertrauen, die wir gar nicht kennen, von der wir nicht mal wissen, ob sie überhaupt existiert. In Cyberchonda, unserem heutigen Hörspiel, verliert sich Frank Mohl in dieser Welt der Online-Diagnosen, Selbsthilfeforen und Medikamentenwerbung. Er fühlt sich krank und er fühlt sich auch hilflos, denn die echten Ärzte können ihm nicht weiterhelfen. Sie sagen, seine Beschwerden seien psychosomatisch. Ob er sich diese Krankheit wirklich nur einbildet oder ob die Schwarmintelligenz im Netz tatsächlich mehr weiß als die realen Ärzte, das erfahren Sie jetzt. Ich wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung. Vollschreiben sollst, du wirst mich niemals finden. Ich werde mich nicht vor dir verstecken. Die Suche nach mir wird dich zermürben. Und du wirst dir wünschen, diesen einen Gedanken niemals gedacht zu haben, dass es mich geben könnte. In deiner Vorstellung ist alles möglich. Der Glückstreffer, der deine Vorstellung sogar noch übertrifft, das Gefühl, dass du nur noch einen winzigen Hauch, einen Klick von dem entfernt bist, was für dich die Erfüllung deiner Wünsche bedeutet. Zu wissen, wer und wo ich bin. Und wenn du keine Minute Schlaf mehr findest, du wirst mich nicht finden. Du wirst mich niemals finden. So, guten Morgen, Frau Eberdinger. Hier ist Frank Mohl. Ich habe so ein Fingerzittern am ganzen Körper. Ich glaube, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Scheiße, am ganzen Körper. Guten Morgen, Frau Eberdinger. Hier ist Frank Mohl. Guten Morgen, Frau Eberdinger. Hier ist Frank Mohl. Ich habe so ein Fingerzittern am ganzen Körper. Ich glaube, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ach Mann, nein, nicht am ganzen Körper. Scheiße. Frank ist krank. Frank ist krank. Guten Morgen, Frau Frank ist krank. Guten Morgen, Frank, Frau krank, Eberdinger. Frank. Hier ist Frank Mohl. Frau Eberdinger. Na super. Vielleicht lieber eine SMS. Mal googeln, ob das geht. Nichts, was es nicht gibt. Zufällig auf mein Handy gesehen. Krankmeldung für heute Nachmittag per SMS. Jetzt werde ich mich erst einmal um eine Ersatzbesetzung kümmern. Und dann mache ich mir ein paar Gedanken darüber, wie ich die Anweisung keine Absagen und Verspätungen per SMS endlich in die Köpfe der Leute bekomme. Ganz einfach. Die SMS-Entschuldigung ignorieren und die entsprechende Zeit als unentschuldigte Fehlzeit wählen. SMS zurückschreiben, dass Sie sich melden mögen. Sonst Abmahnung oder Kopf ab oder Strafversetzung in die Leergutlogistikabteilung oder Hofing. Stimmt. Eine Krankmeldung per E-Mail finde ich übrigens okay, per SMS nicht. Wow, das sieht wirklich interessant hier aus. So viele Kommentare, wie hier stehen. Wobei ich irgendwie der Chef ist ja so unsozial, dass er keine Absagen per SMS haben will, Kommentare übersehen habe. Will vielleicht jemand? Vielleicht sollte er sich mal anschauen, wie das so in anderen Betrieben läuft. Ich empfehle Stromberg, Staffel 1 und 2. Das Leben ist kein Ponyhof. Guten Morgen. Hier ist Frank Mohl, Frau Eberdinger. Ich kann heute unmöglich zur Arbeit kommen. Ich weiß, dass der Auftrag für Adamax 100 Milligramm dringend erledigt werden muss, aber ich habe seit fast einer Woche so ein Fingerzittern. Ich konnte das ganze Wochenende nicht schlafen. Zuerst dachte ich, klar, Magnesiummangel, wissen Sie. Ich hatte das schon mal. Das ist ja nicht immer da. Und da ist es schwierig, zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe da so ein Fingerzittern, wenn es dann gerade nicht zittert. Nee, das ist so ein Zittern, da zittert der Finger. Selbst wenn Sie ihn noch so lange festhalten, den Finger meine ich, mit der anderen Hand. Der zittert und zuckt einfach weiter. Ja, jedenfalls einmal, da habe ich, als es gerade gezittert hat, im Supermarkt neben einem AIP gestanden. Einem Bekannten, der gerade sein praktisches Jahr in der Klinik für Nervenheilkunde macht. Dem habe ich das dann mal gezeigt, das Zittern. Und wissen Sie, was der gesagt hat? Das könnten die ersten Anzeichen für die Parkinson'sche Krankheit sein. Boah, wissen Sie, wie ich mich da gefühlt habe? Jedenfalls ich dann zum Arzt und der hat gesagt, Magnesiummangel, weg war's. Ja, deshalb weiß ich das ja mit dem Magnesiummangel. Aber jetzt ist das anders, das ist eben der Punkt. Magnesium hilft mir nicht. Das zuckt einfach weiter. Und zwar alle 10 Finger, nicht nur einer. Ich bin schon nachts aufgestanden, habe mir den Wecker gestellt, um zu sehen, ob es auch nachts zuckt. Und das zuckt. Das ist egal, wann ich mir den Wecker stelle. Das zuckt. Nee, jetzt gerade nicht. Ich hab auch noch so einen Husten. Hab ganz so einen schlimmen, tief sitzenden Husten. Cyberchonda von Matthias Kapohl. Komposition Andreas und Matthias Hornschuh. 226 Milliarden Internetseiten weltweit. Und du glaubst, du kannst mich finden? Woher willst du wissen, dass das, was du findest, echt ist? Selbst wenn es zu 99% das ist, was du suchst, egal. Dieses eine Prozent macht dich wahnsinnig. Dieses eine Prozent lässt dir keine Ruhe und du wirst weiterklicken und weiterklicken. Die 100. Die Traumseite, auf der dir mit 16.000 Kilobits pro Sekunde schon beim ersten Blick all das entgegenfunkelt, was dich endlich für deine langen Reisen durchs World Wide Web entschädigt. Die Wahrheit, der Sieg. Wirst du mich erkennen, wenn du mich siehst? Kannst du dich selbst erkennen? Du weißt es nicht, du traust dich nicht. Such mich, fang mich, wenn du kannst. Ich warte. Jetzt geht's los. Fingerzittern. Leichtes Fingerzittern. Feines Fingerzittern. Feines. Zehn Fingerzittern. Feines. Deinen Lesestoff habe ich schon tausendmal durchgekaut. Meine Finger zittern schon an der alten Windows-Install-CD. Tremor ist das lateinische Wort für Zittern. Es bedeutet vielleicht Parkinson. Wer kennt diese Situation nicht, wenn man an einer Kasse im Supermarkt steht, die Hände zittern, alle starren einen an und sagen, nur keine Hektik, wir haben Zeit. Oder warum zittern Sie denn so? Ach, wirklich? Er lachte kurz und freundlos auf. Sind Sie richtig an, das auf? Sie konnte seine Finger zittern. Du musst dich verhalten. Er wusste, was hier los ist. Diese Annahme ist so lächerlich, dass mir die Finger zittern. Schreien dieser Zeit. Meine Finger zittern. Denn ich will ihn schnell spüren. Will nicht mehr lange warten, bin schon viel zu erregt. Suche nach Symptomen Kopfschmerzen. Enter. Ergebnis 1, Koffeinentzug. Ergebnis 2, Stress. Ergebnis 3, tadadada, Hirntumor. Suche nach Symptomen Seitenstechen. Enter. Ergebnis 1, Sodbrennen. Ergebnis 2, Magenverstimmung. Ergebnis 3, Herzinfarkt. Suche nach Symptomen Muskelzucken. Enter. Ergebnis 1, Anspannung. Ergebnis 2, gutartige Muskelstörung. Ergebnis 3, Nervenlähmung, amyotrophe Lateralsklerose, ALS. Und ich bin irgendwo dazwischen, Frank. Meine ich, dass die Muskeln zittern, sondern meine Finger zittern. Wenn ich die Finger locker in die Luft hebe, dann zittern sie alle. Was kann das sein? Nichts, was es nicht gibt. Da gibt's mehrere Ursachen. Alkoholkrankheit, Parkinson'sche Krankheit, essentieller Tremor. Am besten, du lässt dich mal neurologisch untersuchen. Komm doch zu uns ins Schilddrüsen- und andere Krebse-Forum. www.schilddrüsenundanderekrebse.de. Da findest du die besten Infos. Was Schilddrüsenkrebs? Wieso Schilddrüsenkrebs? Hatte meine Mutter nicht eine Schilddrüsenüberfunktion? Ist das erblich? Weißt du, ob du kalte Knoten hast? Denn nur diese können zu 3-5% bösartig sein. Wenn du nur eine Unterfunktion hast, dann reicht die Einnahme von Hormontabletten aus, um die ST zu entlasten und eine Knotenbildung möglichst zu vermeiden. Schick mir eine PN mit einer Adresse, dann schicke ich dir ein paar von meinen Hormontabletten. Ich habe sowas tatsächlich am Arm. Kalte Knoten haben keine physikalische Funktion und sind nur verwachsenes Gewebe. Vielleicht hast du ja so einen irgendwo am Arm, so wie es bei mir war. Dann vergleiche den und prüfe nach, wie es dir an der Schilddrüse anfühlt. Meistens fängt das am Arm an, am linken Unterarm. Dann hast du schon verloren. Ja, stimmt, am linken Unterarm. Hier, ich kann es ganz deutlich fühlen. Es lässt sich so hin und her schieben und ist in den letzten Jahren noch größer geworden. Und der Arzt sagte, wenn es mich nicht stört, muss es nicht rausoperiert werden. Das wäre eine reine Schönheitskorrektur. Und wird sowieso nicht übernommen. Am linken Unterarm. Scheiße, hier. Scheiße. Das passt. Und in deiner Familie gab es auch schon die vergrößerte Schilddrüse. Das sind unsere Ärzte heutzutage. Am besten man studiert selber, bevor man von denen was erklärt bekommt. Hi Frank. Herzlich willkommen in unserem Schilddrüsen- und andere Krebseforum. Stell dich doch mal kurz vor. Scheiße. Mein lieber Herr Mohl. Die Redaktion des Beipackzettels für Adamax 100 Milligramm habe ich an Frau Graf delegiert. Und damit sind Sie, was das betrifft, soweit aus dem Schneider. Unsere liebe Frau Eberdinger hat mir ihre Geschichte vom Fingerzittern weitergegeben. Ich kann ihre Krankheit aufgrund zittriger Finger unter uns gesagt nicht ganz ernst nehmen. Für unsere Unterlagen wäre es von daher hilfreich, wenn Sie uns Ihren Husten als MP3 zuwählen könnten. Wie Sie wissen, testen wir zurzeit die Beta-Version unseres Spektrogramm-Analyse-Tools zur akustischen Auswertung von Erkältungssymptomen im Rahmen des betriebsärztlichen Online-Diagnoseprogramms unserer Mitarbeiter. Also bitte 192 Kilobit, mehrmals husten und zwischendurch tief ein- und ausatmen. Das Ganze an medi@bb.de, bb mit 3 e und y. Wem sage ich das? Gute Besserung. Ich starte dieses Projekt hier auf YouTube, weil ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das Gleiche plant wie mich. Ich hoffe, dass damit auch andere den Mut haben werden, mit ihren Symptomen an die Öffentlichkeit zu treten. Ich weiß, wir werden immer mehr. Und ich weiß auch, es gibt immer weniger, die uns glauben. Freunde, Angehörige, Ärzte. Es ist ein Teufelskreis. Wir werden immer mehr. Das heißt, es gibt etwas da draußen, was uns zu dem macht, was wir sind. Aber gerade diese Zunahme an dokumentierten Fällen führt dazu, dass wir zunehmend in die Ecke dieser Modekrankheiten geschoben werden. Von wegen Spleen und so. Gut, also meldet euch. Ihr seid nicht allein. Natürlich kann ich keine Ferndiagnose stellen, zumal ich weder Arzt noch Psychotherapeut bin. Ja, du kannst zum Beispiel mal zu einem Internisten gehen, um dich auch mal von einem Spezialisten körperlich durchchecken zu lassen. Was ich zu den Symptomen sagen kann, so hatte, habe ich folgende, wobei bei mir die zutreffende Diagnose Depression gestellt wurde, welche ich so allmählich annehmen kann. Wenngleich niemand gerne hört, dass die überhaupt psychisch bedingt ist. Vielleicht kommt bei dir auch was Körperliches und Psychisches zusammen. Hallo! Eine gute Bekannte hat es für die Selbsthilfegruppe 129 geschafft, beschwerdefrei zu werden. Ach, diese kann dir vielleicht helfen. Ja. Hey Frankie, alles klar? Du Weichei, mich einfach so zu versetzen. Wir waren letzte Woche verabredet. Ruf mich mal an. Die Analyse Ihres Hustens hat ergeben, dass... Naja, jedenfalls, bis die tatsächliche Ursache Ihres Hustens geklärt ist, empfehlen wir Ihnen die prophylaktische Einnahme unseres Topsellers BEEP 10 Milligramm. Da die Redaktion des entsprechenden Beipackzettels in Ihren Verantwortungsbereich fiel, gehe ich davon aus, dass Sie über die ordnungsgemäße Einnahme des Präparats bestens informiert sind. Die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Präparaten sollten Ihnen ebenfalls vertraut sein. Bitte schicken Sie morgen früh eine weitere Kostprobe Ihres Hustens als MP3 an die Ihnen bekannte Adresse. Bitte nüchtern vor dem Zähneputzen. Wir melden uns wieder. Ach, Mohl, noch was. Wenn Ihre Finger mal wieder zittern, nehmen Sie das doch mal mit Ihrer Webcam auf und schicken uns die Datei ebenfalls vorbei. Vermehrte Träume. Krampfanfälle des Gehirns. Ich bin irgendwo da draußen. Ich bin in dir drin. Das heißt, du suchst dich selbst da draußen. Die Suche im Netz ist nur ein Ablenkungsmanöver. Du kannst mich mit 1000 Namen googeln. Aber ich bin alle Namen zusammen. Ich habe keinen Namen. So lange nicht, bis du mir einen gibst. 10 Milligramm. Beep. 10 Milligramm. Okay, Mohl. Ich habe mich mal schlau gemacht. Ich muss Ihnen bestimmt nicht vorlesen, was ich alles gefunden habe. Das wissen Sie selbst am besten. Empfindungsstörungen, stete Müdigkeit und Muskelzucken, Nacken oftmals verspannt, gelegentliche Sehprobleme, bleibendes Benommenheitsgefühl. Oft empfinde ich meine Umgebung als irreal. Fingerzittern, Nachtschweiß, bla bla. Was meinen Sie, wie oft ich meine Umgebung als irreal empfinde? Vor allen Dingen bei so Mitarbeitern wie Ihnen. Ihre Symptome sprechen eindeutig für eine ausgewachsene Somatisierungsstörung, also Hypochondrie. Nach Rücksprache mit unserem Betriebsarzt und nach Auswertung der von Ihnen eingesandten Aufnahmen stimme ich Ihren Antrag zu, Sie auf unbestimmte Zeit zu beurlauben. In dem Zustand bringt es uns hier gar nichts. Für eine Wiedereinstellung im Falle Ihrer Genesung erwarte ich allerdings eine Gegenleistung. Und dafür ist der Zustand genau richtig. Das ist Ihre Chance, Mol. Wie willst du mich zwischen all den Spinnern erkennen? Meine Tarnung ist die Geltungssucht, der seelische Exhibitionismus derer, die an ihrer eigenen Realität zerbrochen sind. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben. Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich an der Langeweile. Und das ist das Spaßige daran, alles mit den wichtigsten Gesichtern, ohne zu merken, warum und meinen Gott weiß was dabei. Nein, das ist nicht von mir. Google mal Büchner, Leons und Lena. Träume, Krampfanfälle des Gehirns, Harnverhalten, ungewollte, auffällige Bewegungen der Glieder, des Rumpfes und der Gesichtsmuskeln, übermäßiges Fremdkörpergefühl, Stimmveränderungen, feines Fingerzittern. Hallo Frank, mein Junge, hier ist Mutti. Warum gehst du denn nicht ans Telefon? Ich hab dich so lange nicht mehr gehört. Weißt du, wer gestorben ist? Der Eckart von gegenüber. Übermorgen ist Beerdigung. Der Eckart hat immer so lieb nach dir gefragt. Und er war der beste Freund von Vati. Nein, ich denke nicht, dass du zur Beerdigung kommst, wo du doch solche Angst davor hast. Ich weiß. Aber bitte, melde dich mal. Mol, mein Junge. Danke für den neuen Husten. Wo bleibt das Fingerzittern? Nicht schlapp machen. Ich schicke Ihnen ein Paket. Darin finden Sie ta-ta-ta-ta, unser neues BIP mit 3E. Das mobile Online-Patientendiagnosegerät. Sieht aus wie ein kleiner Home-Trainer, wird über USB an den Computer angeschlossen. Sie setzen sich drauf und in 0, nichts haben wir hier Ihre Blutwerte, EKG, Lungenfunktionsergebnisse, eigentlich alles, was das Herz des Überholers begehrt. Das wird Sie beruhigen. Also, auspacken. Der Rest erklärt sich von selbst. Ich melde mich wieder nach der ersten Datentransaktion. Heißgeschlürfter Tee begünstigt Ösophaguskrebs. USA. Jugendliche benutzen Hustensaft als Droge. Wenn das Hörgerät pfeift, kann zu viel Ohrenschmerz die Ursache sein. Risiko des plötzlichen Herztods steigt bei Einnahme von Antipsychotika. Forscher, der Mensch kann Aspirin-Wirkstoff selber erzeugen. Forscherin, Coca-Cola dient nicht als Verhütungsmittel. Ich-Kanal. Tube für meine Probleme. Die Angst wächst. Eigentlich war sie schon immer da. Ich dachte, ich hätte mich daran gewöhnt. Da ist was in mir, das da nicht hingehört. Ich weiß, es klingt nach Alien 4. Haha. Irgendwas, was nicht so. Was so nicht richtig ist. Ich gehe nicht zum Arzt, auf keinen Fall. Ich bin oder war, weiß ich nicht, technischer Redakteur eines Pharmakonzerns. Ich bin seit einer Woche krankgeschrieben, die Wochen davor waren die Hölle. Ich hatte Angst an der Arbeit, dass irgendjemand was merkt, dass ich zusammenbreche und ins Krankenhaus muss. Dass alle merken, dass ich anders bin. Die waren auch zunehmend misstrauisch. Ich bin oft nicht pünktlich gewesen, nervös und ehrlich gesagt auch nicht mehr sehr zuverlässig. Bestimmt zurechnungsfähig, aber mein Job war, Beipackzettel zu redigieren, zu korrigieren und sie mit den Pharmakologen und Medizinern unserer Firma abzustimmen. Ich kenne alle Nebenwirkungen sämtlicher Präparate, die ihr euch nur denken könnt. Ich habe in den letzten 3 Jahren eine Odyssee durch sämtliche Arztpraxen dieser Stadt hinter mir, weil ich die meisten Nebenwirkungen immer auch dann hatte, wenn ich sie gerade korrigieren musste. So ähnlich wie bei Medizinstudenten, die während ihres Studiums immer denken, das zu haben, was sie gerade durchnehmen. Ich wusste eigentlich jedes Mal, dass es mehr oder weniger eingebildet war. Dann wollte ich das aber doch immer dann beim Arzt abklären. Und genau das ist jetzt anders. Ich bin krank. Ich weiß das. Die letzten 3 Tage waren wirklich die Hölle. Ich bin total verkrampft am Morgen. Leider auch mein Rücken. Ich werde irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mit Hohlrücken wach. Mal ist es besser, mal ist es schlechter, aber grundsätzlich stehe ich unausgeschlafen und verkrampft auf. Habe ich Schluckbeschwerden, der Kiefer tut weh, ist total fest. alles. Das Zauberwort heißt Beißschiene. Zähneknirschen. Ich denke, ich werde mir so eine Beißschiene besorgen. Cool. Oh ja, das kenne ich. Zähneknirschen, Schulter- und Nackenverspannungen. Ich nehme Antidepressiva für die Nacht, damit ich besser ein- und durchschlafen kann. Und das hilft auch, um die Schulter- und Nackenpartie zu entspannen. Und das Zähneknirschen ist auch nicht so heftig. Manche Antidepressiva haben gerade Zähneknirschen, Verspannungen im Kieferbereich, als Nebenwirkung. Ja. Knirschen? Nein. Drücken, Strich drucken, Anführungsstriche unten, beißen, Anführungsstriche oben, schon. Hab damit einige Backenzähne fast kaputt bekommen, darunter drei Viertel aller meiner Weisheitszähne. Ja. Da das im Allgemeinen ja eine nervös bedingte Störung ist, die mit den Zähnen an sich gar nicht so viel zu tun hat, denke ich, es ist sinnvoller, bei so etwas mit Entspannungstechniken, zum Beispiel autogenem Training, aggressiver Muskelentspannung, glaube ich, Yoga und was es da sonst noch an feinen Sachen gibt, anzusetzen. Ja. Damit tut man sich langfristig nicht nur für die Zähne, sondern fürs allgemeine Befinden besser. Ja, ich hoffe, du hast noch nicht aufgegeben. Gehen Sie mal zu einem Umweltmediziner. Vielleicht sind Sie mit Chemie belastet. Ich frage mich gerade, ob das nicht auch etwas mit Psychologie zu tun haben könnte. Stichwort sich durchbeißen. Ich kenne Leute, die Krankheiten oder Symptome nach solchen Dingen abklopfen. Das mit Sicherheit. Genau, Mann. Sind Sie Frank Mohl, der Cyberchonder? Cyberchonder? Entschuldigung, dass ich das so offen sage. So nennt man Sie mittlerweile bei BEEP. Bringen Sie diesen BEEP? Ja. Wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Ich bin eine von Ihnen. Von Ihnen? Ich habe mir Ihr Video auf YouTube angesehen. Mir geht's genauso. Schön. Ich hatte schon so ziemlich alle Krankheiten, die man haben kann. Von AIDS über Lungenkrebs, Hepatitis, ABC, Gehirntumor bis zu MS. Und ich leide seit 10 Jahren unter Krebsangst. Ein Muttermal ist Hautkrebs, Husten ist Lungenkrebs, Darmkrebs und so weiter. Zurzeit ist es Lymphdrüsenkrebs, das ist auch ganz nett. Mhm. Ich höre oder lese was über eine Krebsart und schon beschäftige ich mich damit. Und dann google ich und finde natürlich alles passend. Denn mittlerweile gibt es keinen Tag, an dem ich keine Angst habe und eine Krankheit die nächste Jahr. Aber mittlerweile habe ich gelernt... Hören Sie, ich kenne diese Geschichten in- und auswendig. Das Internet ist voll von Leuten wie Ihnen. Katrin. Was? Kannst du Katrin zu mir sagen? Frank, ja? Ich bin so froh, dich endlich kennenlernen zu dürfen. Im Betrieb reden alle nur noch über dich. Okay. Also, Katrin. Wenn das so ist... Sag mal, du könntest mir einen Gefallen tun. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Eigentlich kann ich sowas auch gar nicht so gut. Sag schon. Wenn du so gut weißt, wie es mir geht, verstehst du es vielleicht. Ich kann sonst niemanden fragen. Seit Wochen habe ich niemanden mehr getroffen, außer den Kollegen bei der Arbeit. Aber die kommen dafür überhaupt nicht in Frage. Aber was denn? Jetzt sag's halt. Könntest du heute Nacht bei mir bleiben? Das ist in der Tat etwas ungewöhnlich. Bruxismus bezeichnet im Allgemeinen das nicht funktionale Zähneknirschen und Aufeinanderpressen der Zähne. Bruxistische Tätigkeiten können sowohl während des Tages, diurnaler Bruxismus, als auch nachts, nocturnaler Bruxismus, auftreten. Diurnaler Bruxismus äußert sich hauptsächlich im parafunktionalen Aufeinanderpressen der Kiefer. Nocturnaler Bruxismus meist durch Knirschen oder Malen, zum Teil aber mit Pressepisoden. Frank? Frank, bist du da? Frank, nur geh doch mal ran. Weißt du was? Hildes Daumen ist ab. Weißt du, die Hilde von Karl-Heinz von nebenan, die haben eine Spazierfahrt gemacht mit ihrem neuen Auto, wie dein Opel Vector, glaube ich. Und die Hilde, die fährt ja immer so, dass sie ihren rechten Daumen unter den Gurt steckt und sich damit festhält. Jedenfalls musste der Karl-Heinz plötzlich stark bremsen und die ganze Hilde wurde nach vorne geschleudert bis auf den Daumen. Der ist unterm Gurt hängen geblieben. Und die konnten den nicht wieder annähen. So zerfetzt war der. Dem Karl-Heinz geht's gut. Nur, dass seine Hilde jetzt einen Daumen nicht mehr hat. Ich-Kanal. Tube für meine Probleme. Die Leute denken, ich bin ein Hypochonder. In der Firma, in der ich arbeite, nennt man mich mittlerweile nur noch der Cyberchonder. Das müsst ihr euch mal überlegen. Mein Gott, echt. Das klingt wie Cyborg. Ich habe mal nachgesehen, was zum Beispiel Wikipedia über den Begriff Cyborg schreibt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Der Begriff Cyborg bezeichnet ein Mischwesen aus lebendigem Organismus und Maschine. Zumeist werden damit Menschen beschrieben, deren Körper dauerhaft durch künstliche Bauteile ergänzt werden. Und weiter, da Cyborgs technisch veränderte biologische Lebensformen sind, zählen sie nicht zu den Robotern und sollten auch nicht mit deren Untergruppe, den Androiden, verwechselt werden. Wenn ich genau darüber nachdenke, stimmt selbst das mit dem Cyborg mittlerweile. Ich bin ein kranker Organismus, bestehend aus organischem Körper und Computer. Die Hälfte meiner Gedanken, die Hälfte meiner Tätigkeiten findet im Internet statt. Ist das noch organisch oder bereits Maschine? Ein Teil von mir lebt da draußen. Der Rechner, also die Tür zum Internet, ist die maschinelle Erweiterung meines organischen Körpers. Na, egal. Wenn ihr so wollt, nennt mich Cyborg, aber nicht Cyberchondra. Ich bin krank, ehrlich. Abgesehen davon, dass es mich zunehmend krank macht und mir keiner glaubt. Dass ich auf mich gestellt bin, herauszufinden, was mir fehlt. Wenn du das alles selbst machen musst, dich mit fast nichts anderem mehr beschäftigst, dann vermischen sich die Symptome. Ist das hier gerade ein Schmerz, weil ich fast nicht mehr schlafe? Weil ich fast nur noch recherchiere? Weil ich nachts mit den Zähnen knirsche vor Anspannung und mit Kopfschmerzen aufwache? Oder ist das mein Urschmerz, wie ich ihn nenne? Also das Ursymptom, wegen dem ich überhaupt erst angefangen habe zu recherchieren. Wegen dem ich krankgeschrieben bin. Also das Virus, das mich zum Cyborg macht. Zum Cyberhonda. Weiß ich nicht. Super Video, Frank. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Lass es raus, Mann. Super Video, Frank. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Hör auf zu onanieren. Dann kann sich dein Hirn wieder erholen. Normalerweise dauert es zwischen 6 und 8 Wochen ohne Masturbation. Und du bist deine Depressionen und Angstzustände los. Du klingst wie ich, Frank. Alles Gute. Klingt voll scheiße, Mann. Irgendwie anders, als was ich hab. Vielleicht kannst du noch ein anderes Video machen, in dem du genau beschreibst, was dir fehlt. Häng dich auf, Frank. Männliche Patienten müssen darauf hingewiesen werden, dass sie das Arzneimittel mit niemandem, vor allem nicht mit Frauen, teilen dürfen. Sie verstehen und akzeptieren die Notwendigkeit einer wirksamen Empfängnisverhütung vor der Behandlung mit BIIB 10 Milligramm und während der gesamten Dauer und einen Monat nach der Behandlung mit BIIB 10 Milligramm. Sie wissen, wie sie eine Schwangerschaft verhüten können und sind in der Lage, die gewählten Verhütungsmethoden zuverlässig anzuwenden. Nee, ist überhaupt kein Problem. Ich setze mich hier aufs Sofa und zieh fern, bis du eingeschlafen bist. Dann schaue ich immer mal wieder ins Schlafzimmer und höre nach, ob du mit den Zähnen knirschst. In der Küche steht noch eine Flasche Wein. Das ist wirklich nett von dir, Katrin. Wenn das stimmt mit dem Zähneknirschen, dann weiß ich wenigstens schon mal, dass meine ständigen Kopfschmerzen und meine Verspannungen möglicherweise damit zusammenhängen. Vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm. Weißt du was? Ich baue schon mal den BIP für dich auf. Dann hat der Betriebsarzt deine Daten gleich morgen früh. Ich kann da Typ für meine Probleme. Kennt ihr das Spiel Spiel des Lebens? War so ein Spiel, das in Deutschland in den 80ern auf den Markt gekommen ist. Du startest mit einem kleinen Auto deine Reise durchs Leben. Unterwegs heiratest du, kriegst Kinder. Für jedes Kind bekommst du 50.000 Mark. Die Kinder und deine Ehefrau nehmen im Auto Platz. Kleine rosa und hellblaue Stifte und weiter geht die Reise. Und in der Mitte steht so ein Rad, wie ein Roulette, das dir zeigt, was ansteht. Mädchen oder Junge, Hochzeit, Abendschule, Uniabschluss, Karrieremöglichkeiten und so. Am Ende gewinnt, wer das meiste Vermögen hat und seine Familie noch beisammen hält. Ich stelle mir immer vor, ich spiele das Spiel des Todes. In der Mitte ist dieses Rad. Das entscheidet, welche Symptome als nächstes in mein kleines Auto einsteigen. Rosa oder hellblau. Und am Ende gewinnt, wer die meisten Symptome überlebt hat. Oder wer den schönsten Selbstmord begeht. Tierstuhl! Ohrensausen! Beides Fingerzittern! Ja! Ohrensausen! Beides Fingerzittern! Frank. Frank, wach auf. Katrin, was machst du denn hier? Du hast geträumt. Du hast mich gestern gebeten, heute Nacht bei dir zu bleiben, um zu sehen, ob du nachts mit den Zähnen knirschst. Und? Hab ich? Du hättest dich eben mal hören sollen. Was um Himmels Willen hast du geträumt? Ich weiß es nicht. Und Frank, du musst zum Arzt. Nein, auf keinen Fall. Ich gehe zu keinem Arzt. Ich war schon bei so vielen. Ich war schon so oft bei Ärzten wegen Sachen, die ich dann gar nicht hatte. Die haben schon alles mit mir angestellt. Ich gehe erst zum Arzt, wenn ich weiß, was ich habe. Wenn ich wirklich begründen kann, Herr Doktor, bitte testen Sie mich auf... Was weiß ich? Ich habe alle entsprechenden Symptome dieser Krankheit. Jedes kleine Kind weiß, dass man nicht zum Spaß Hilfe rufen soll. Wenn wirklich mal was ist, hilft dir keiner mehr. Frank, schau mal, was ich gefunden habe. Vor 11 Monaten... Internistische Untersuchung, Sonographie, Blutbild und Blutuntersuchung, 317,15 €. Vor 10 Monaten Ultraschalluntersuchung unterer Organe, ambulant. Vor 9 Monaten Koloskopie, 412,83 €. Vor 8,5 Monaten urologische Untersuchung, siehe Bericht. Vor 8 Monaten orthopädische Untersuchung, 106,57 €. Vor 7 Monaten MRT-Wirbelsäule. Vor 6 Monaten psychiatrische Untersuchung, 161,39 €. Vor 5 Monaten, vor 3 Monaten, vor 1 Monat MRT-Schäden. HWS zum Ausschluss von MS, 4.251,15 €. Macht zusammen 5.608 € für 9 Monate Hypochondrie. Das ist doch Quatsch, Frank. Ich habe das alles hinter mir. Jahre in Kliniken, Kernspintos ohne Ende, das ganze medizinische Pipapo. Am Ende ist der Weg zum Psychiater der einzige, der dich retten kann. Glaub mir. Du denkst also auch, dass ich eine Klatsche habe. Soll ich dir mal was erzählen? Ich hatte eine Freundin, die war jahrelang krank, ist ständig zum Arzt gerannt. Der ging's echt nicht gut. Sogar ich habe ihr irgendwann auch nicht mehr geglaubt und dachte, Mensch, krieg dich mal in den Griff. Jammer nicht so rum. Mens sana in corpore sano, sei mal froh, setz dich in die Sonne. Irgendwann hat sie im Internet gefunden, dass es Formen von Allergien gibt, die mit den herkömmlichen Messmethoden gar nicht erfasst werden können, weil die übliche Skala nur bis 10 geht. Eine Assistenzärztin hat sich dann auf den Versuch eingelassen und sie hatte eine Hausstauballergie, und zwar mit einem Wert von 100. Ihr Immunsystem war ständig in Alarmbereitschaft, klar war die immer krank. Und die Assistenzärztin wurde gefeuert, weil die Hausärztin ihren Fehler nicht zugeben wollte. Na und? Sind deshalb alle krank, nur weil der Hausarzt nichts findet? Nein, aber es beweist, dass die Community mittlerweile mehr weiß als sein Arzt. Hallo Mo, Möhlchen. Sie können mit Ihrem YouTube-Blog ja mittlerweile einen gewissen Erfolg verbuchen. Zumindest was die Anzahl der Klicks betrifft. Wahnsinns-Fangemeinde. Irgendwie scheinen Sie da den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Unfassbar. Also Mo, hier ist, was wir von Ihnen erwarten. Gründen Sie ein Selbsthilfeforum. Die Domain www.cyberhonda.eu haben wir bereits für Sie gekauft. Wir stellen Ihnen einen Online-Spezialisten zur Seite. Die Homepage wird von unserem Unternehmen gesponsert. Wie Sie wissen, befindet sich unser Produkt CyberBeep 100 Milligramm in der finalen Erprobungsphase. Unsere Grafikabteilung hat bereits Banner etc. mit dem CyberBeep-Logo erstellt. Von Ihnen wird neben der inhaltlichen Betreuung und Moderation des Forums nichts weiter erwartet, als dass Sie natürlich ganz nebenbei immer wieder einmal auf Ihre erfolgreiche Selbstmedikamentierung mit CyberBeep, am besten in Kombination mit unserem BP, hinweisen. Apropos BP, haben Sie schon angeschlossen? Wir warten auf Ihre Daten. Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Frank, ich geb's auf. Ich versuche dauernd, dich zu erreichen. Du meldest dich einfach nicht. Dein Handy ist aus, meine E-Mails bleiben unbeantwortet. Ich mach mich doch nicht zum Deppen. Von mir aus kannst du dich in deiner Bude an die Decke hängen. So, ich kann mal. Typ für meine Probleme. Soll ich Haare fressen? Tierblut trinken? Speichel injizieren? Damit der Arzt gleich was findet? Wenn ich erstmal als seriöser Kranker angestuft werde, finden die nebenbei vielleicht die Ursache für meine eigentlichen Symptome. Was ich tue, ist so zu leben, dass äußere Einflüsse als Ursachen für meine Symptome ausgeschlossen werden können. Ich ernähre mich wie jemand mit Laktoseintoleranz. Ich esse Bio, ich reibe mir mein Obst klein, meine Wohnung ist allergiegetesteter Innenraum, ich benutze keine öffentlichen Verkehrsmittel, mein Mundraum ist amalgamfrei, ich sitze nicht in Wartezimmern, schüttle keine kranken Hände. Ich bin doch nicht krank. Also, ich meine, klar bin ich krank, aber doch nicht so. Ich kann nicht mehr. Ich bin nur noch in mir. Ich führe Gespräche mit meinen Ängsten und Zweifeln, meinen grübelnden Gedanken. Es ist wie eine Achterbahn. Nur voll schlechter Gefühle. Wenn ich oben bin, dann suche ich und suche nach den Gründen dafür, dass es mir geht, wie es mir geht. Fast euphorisch. Und wenn ich unten bin ich depressiv. Da ist nichts dazwischen. Das ist es. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir geht's bald besser. Was heißt keine grübelnden Gedanken? Du redest schon wie die Ärzte. Eine Psychologin, bei der ich mal war, sagte, warum studieren sie nicht einfach und suchen sich eine Freundin? Da blieb mir die Spucke weg. Wenn ich das könnte, würde ich wohl nicht da sitzen. Du hast mir aus der Seele gesprochen, denn auch ich habe vor einigen Jahren diese Erfahrung mit einem Arzt gemacht. Dieser wollte mir einreden, meine Magenschmerzen seien psychisch. Ich wollte mir diese nur einbilden. Dieser Arzt hatte erst ein Einsehen, als es zum Magendurchbruch kam. Das stimmt nicht, traurig. Und ich hoffe, dass du noch lange am Leben teilnimmst. Typisch. Bei Patienten mit medizinischem Beruf sozialer Desintegration muss differenzialdiagnostisch eine selbst beigebrachte bzw. unterhaltene Erkrankung in Betracht gezogen werden. Eigentlich lässt sich alles auf einen Satz reduzieren. Patienten mit selbstmanipulierter Krankheit sind einsam. Ja. Hypochonder täuschen keine Krankheiten vor. Die Hypochondrie selbst ist die Krankheit. Ja. Münchhausen-Syndrom, selbst zugefügte Krankheit. Vorgetäuschte Störung, selbstschädigendes Verhalten, selbstmanipulierte Krankheit, Artefaktkrankheit, krankhafte Selbstbeschädigung, gesundheitliche Täuschungsversuche, Krankenhauswandern, Krankenrolle als Lebensinhalt, eine untypische oder besonders dramatische Darbietung des Leidensbildes, die nicht zu einer bekannten medizinischen Krankheit oder psychischen Störung passt. Nur mal grob überschlagen, Frankie. 200.000 medizinische Internetportale und Selbsthilfeblogs weltweit mit jeweils vorsichtig geschätzt zwischen 100 und 2.000 Mitgliedern macht im Schnitt 200 Millionen kranke Menschen, die nicht wissen, was sie haben, wenn sie überhaupt was haben. Selbst Autobastler klagen über wiederkehrenden Beschwerden im linken Oberbauch. Pimp my car, pimp my symptom. Pimp doch dein Symptom, Frank. Wenn du es nicht tust, tust jemand anders. 5.608 Euro für 9 Monate Hypochondrie macht theoretisch 1.121.006.000.000 Euro in 9 Monaten für hypochondrische Ängste weltweit. Frank, ich bin's, Katrin. Das tut mir leid wegen neulich. Wir müssen echt reden, Frank. Es gibt niemanden, der dich so gut versteht wie ich. Hey, nach deinem letzten Video mache ich mir wirklich extreme Sorgen. Ich kenne doch all diese Gedanken. Sogar die Haare zu essen. Ich mag dich wirklich gern. Und gerade deshalb musst du mit mir reden. Bitte ruf mich doch an. Frank, hier ist Mutti. Ach, heute geht's mir wieder mal überhaupt nicht gut. Ich bin so allein, seit Vati tot ist. Weißt du, was damals einer der schönsten Momente war? Mein Gott, das ist alles jetzt schon 10 Jahre her. Und manchmal ist es wie gestern. Nachdem wir ihn ein Jahr zu Hause gepflegt haben, war ja schon ein Glück, dass wir ihn mit seinem Darmkrebs zu Hause haben durften. Obwohl das ja eigentlich das Todesurteil war. Wenn wir ihn zu Hause haben dürfen, heißt das ja, es ist ihm nicht mehr zu helfen. Aber weißt du noch, dass er eigentlich nur wegen einer Nierenoperation im Krankenhaus war. Und dann haben sie ihn aufgemacht. Und alles war voll mit Metastasen. Und wir haben das einfach jahrelang so hingenommen, dass er immer wieder Bauchschmerzen hatte. Er war halt ein Kämpfer. Wollte nicht wegen Bauchweh zum Arzt. Offizier eben. Ganz die alte Schule. Aber so schlimm die ganze Situation an sich eigentlich war. Schön war doch, dass wir alle dadurch wieder so eng zusammengerückt sind, wie eine richtige Familie. Ach, du hast uns oft zu Hause besucht. Ich hatte auch das Gefühl, dass du Vati richtig geliebt hast in dieser Zeit. Und glaub mir, er hat es auch mitbekommen, auch wenn er zum Schluss nur noch unter Morphium stand. Du hast mal gesagt, manchmal riecht es in der Wohnung noch so süßlich wie an dem Tag, als er sich, ich glaube, so eine Woche vor seinem Tod, eine Stunde lang übergeben musste. Er hat uns dabei immer so ungläubig angesehen. Wie oft hast du hinterher gesagt, es riecht wieder so, nach dieser süßlichen Geruch von Gebrochenen. Jetzt ist er bestimmt wieder bei uns. Diese ganzen Infusionen, synthetische Ernährung, Astronautennahrung haben wir das genannt. Du hast dir ja dann einen ganzen Kasten, der noch übrig war, ins Studentenwohnheim mitgenommen, Schokoladengeschmack. Und dann ging ja alles ganz schnell. Und wir haben noch um sein Bett herumgestanden. Und du hast gefühlt, ob sein Herz noch schlägt, bis es aufgehört hat zu schlagen. Und da hast du gesagt, jetzt haben wir ihn verloren. Ach, das war einer der schönsten Momente für mich. So innig, so nah. Vati hat bestimmt gespürt, dass wir alle bei ihm sind. Hat gemerkt, dass wir uns verabschieden. Auch wenn der Arzt gesagt hat, er hat in dem Zustand bestimmt überhaupt nichts mehr mitbekommen. Weißt du noch? Und das hat dich damals so aufgeregt. Ich wünschte, du wärst jetzt hier, mein Junge. Frank. Was aber schon immer wieder deutlich wird, sind frühere Erfahrungen mit entweder eigenen Erkrankungen oder solchen von Familienmitgliedern oder Bekannten. Meist sehr qualvoll und damit einprägsam, nicht selten mit Todesfolgen. Darüber spricht der Hypochonder zwar nicht, aber ängstigend tut er sich trotzdem. Ganz genau. Unbewusst oder bewusst, aber ohne es zuzugeben. Hypochondrie ist nämlich eigentlich die Angst vor dem Tod. Der Hypochonder hat Angst, sich mit der eigenen Seele auseinanderzusetzen und verarbeitet seine Ängste auf einer körperlichen Ebene. Der Körper wird zum Gegenüber, zum ständigen Gegenstand der Auseinandersetzung, damit sich der Hypochonder nicht mit der viel schmerzvolleren Erfahrung seiner Seele auseinandersetzt. Ja. Nee. Ich glaube eher, dass Franks Erlebnis zu einer ausgewachsenen Emetophobie führen könnte. Also ich glaube, Frank hat wirklich was. Schieb ihn doch nicht immer gleich in die Hypochonder-Ecke. Setz ihn doch nicht auf die Tour. Frank, ich bin's nochmal, Katrin. Frank, das funktioniert nicht so, dass man was googelt und dann extrem schnell einen Befund wie Krebs hat. Der Weg dauert länger. Du googelst ein Symptom, gerätst in ein Forum, in dem sich echte Krebspatienten über dieses Symptom austauschen. Dann entdeckst du dort möglicherweise weitere Symptome, die auch auf dich zutreffen und denkst, du gehörst zu denen. Das tust du aber nicht, Frank. Diese Suche bringt dir nur die Wahrheit der anderen. Für dich bleibt das eine Halbwahrheit. Lass dir doch helfen, bitte. Okay, Frank, ich will mal nicht so sein. Hier ist der Lieblingsspruch aller Krebsangstforen dieser Welt. Dass die Vögel der Sorge und des Kümmers über deinem Haupte fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Rasier dir den Kopf, das machen die eh bald mit dir. Google mal Nachtschweiß. Nachtschweiß tritt als Allgemeinsymptom bei zahlreichen Krankheiten auf. Mögliche Ursachen für nächtliches Schwitzen sind unter anderem Infektionskrankheiten, Grippe, Tuberkulose, Salmonella, AIDS, Malaria, Tumorerkrankungen, zum Beispiel Leukämie, Lymphom, Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel Rheumatoide Arthritis, Arthritis, neurologische Erkrankungen, zum Beispiel Multiple Sklerose, Epilepsie, Schlaganfall, hormonelle Störungen, Stoffwechselerkrankungen, psychische Ursachen. Zum Beispiel Luststörungen, Schlafstörungen, Albträume und Albträume. Wohl, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Entgegen den Klicks auf Ihrer YouTube-Seite läuft das neue Cyber-Honda-Forum relativ schleppend. Ich meine damit, dass wir bisher keine spürbaren Absatzsteigerungen von BIP 10 Milligramm, geschweige denn von unserem BIP, verzeichnen können. Ein Vorschlag unserer IT-Leute wäre, dass sämtliche Neumitglieder des Forums, und das sind mittlerweile ja weit über 500 pro Woche, sich nach ihrer Registrierung auf der Startseite kurz vorstellen müssen. Wir verstecken in den AGBs den kleinen Passus, dass jeder Teilnehmer sich bereit erklärt, per Newsletter über unsere Präparate informiert zu werden. Außerdem können wir uns über die jeweiligen Kurzvorstellungen der neuen Mitglieder einen einfacheren Überblick über die Leidensgeschichte und mögliche daraus resultierenden PR-Maßnahmen unsererseits verschaffen. Ihre Aufgabe wäre nun, dieses Prozedere, also Registrierung, Anmeldung, Kurzvorstellung in dem Forum zu annoncieren. Das war's vorerst. Halten Sie sich ran, Noel. Ich kann nur Typ für meine Probleme. Angststörungen, Schlafstörungen, Albträume, jede Nacht. Bei mir mittlerweile vor allem deshalb, weil ich von allen in die Hypochonder-Ecke gesetzt werde. Und klar gibt's Parallelen. Das ist ja das Fatale. Das ist jetzt Mode. Alle denken, klar, Cyberchonder, Hypochonder, nachdem es in den Zeitungen nur so windet von Leuten, die angefangen haben, an Symptomen zu recherchieren und am Ende Selbstmord begangen haben, weil Symptomesurfen nennen die das. Da gab es gerade sogar was im Fernsehen, eine Doku über zwei Hypochonder. Ich weiß das doch alles, aber es ist anders bei mir. Ich werde medizinisch betreut, BIP. Ich nehme Medikamente auch zur Prophylaxe, eigentlich sollen ihm alle dankbar sein. Die Schwerkranken fordern doch, dass Medikamente schneller auf den Markt können und nicht erst durch 100 Instanzen getestet werden. Eure Langsamkeit bringt uns um. Klar ist zum Zeitpunkt der Zulassung eines Medikaments eine Abwägung zwischen Wirksamkeit und Sicherheit noch nicht möglich. Sagt mein Chef auch immer. Entschuldigt, ich rede für das Zeug. Ich mach Schluss für heute. Also bei mir traten hinsichtlich des Wirkstoffs Atamax 100 Milligramm die folgenden Nebenwirkungen auf. Schwitzen, Müdigkeit, Nachtschweiß, Mundtrockenheit, Angstzustände, Durst, Antriebsschwäche, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Appetitlosigkeit, Gewichtszunahme, Übelkeit, Orgasmusstörungen, angeordnet nach der Häufigkeit des Auftritts. Warum? Lieber schwitze ich deutlich stärker, das ist leider besonders im Sommer sehr spürbar, kann dafür aber die Depressionen überschauen und vor allem rechenbarer machen. Außerdem habe ich zum Glück keine Potenzprobleme. Allerdings klappt das Ejakulieren nicht mehr. Was schon eine Störung ist. Und danach knapp 2 Wochen Heißhunger auf Erdbeergesalzene Erdnüsse. Bisher halten noch Erektions- und Orgasmusprobleme an, mit gleichzeitig verstärktem sexuellen Verlangen, beziehungsweise zeitweise extrem leichter sexueller Erregbarkeit. Orgasmus trat erst verzögert ein. Ab sofort war kein Orgasmus mehr möglich und der Samen entleert sich in die Blase. Angstgedächtnis bei Ratten gelöscht. New York DPA. Forscher haben bei Ratten das Angstgedächtnis gelöscht, ohne dabei Medikamente zu verwenden. Forscher von der New York Universität und Kollegen fanden heraus, dass die unangenehmen Erinnerungen der Tiere überschrieben wurden, wenn sie kurz nach den negativen Erfahrungen anderen Reizen ausgesetzt waren. Kann es sein, dass ich sowas wie Kopfkrebs habe? Liebe Grüße. Ach, du hast eine Phobie. Du solltest das nicht zu leicht nehmen. Krebs hast du nicht. Die meisten Menschen haben Phobien wegen HIV oder Krebs. Du bist der Krebsfall. Warte nicht ab, bis du auch noch die HIV-Phobie bekommst. Die hab ich nämlich manchmal ansatzweise. Hab da mal so eine Frage, was jeden zweiten oder dritten Jungen in meinem Alter beschäftigt. Ja. Lungenkrebs. Meine Frage lautet eigentlich nur, kann man diesen selbst erkennen oder von außen sehen? Wie verhält sich Hodenkrebs? Und merkt man diesen überhaupt, wenn man ihn hat? Hey, also ich bin 19 Jahre alt und habe seit 14 Tagen keinen Appetit und innerhalb von 8 Tagen 4 Kilo abgenommen. Oh, dazu kommt noch, dass ich Blähungen habe. Weißt du, ob ich Krebs bekomme? Habe seit Jahren Sodbrennen und so. Habe jetzt Angst. Hilfe, will noch nicht sterben. Oh Mann, ihr solltet besser alle eine Therapie haben. Das ist ja Wahnsinn, was ihr aufhört. Kommt mal besser mit eurer Psyche klar. Keiner von euch hat Krebs. Und die Psyche schlägt sich sehr schnell auf den Magen. Sogar nach Monaten, wenn es einem wieder besser geht, kann das noch der Fall sein. Weiter schlägt die Psyche auch auf dem Blut. Ja. Wenn man ständig unter Strom steht und sich irgendwelche Wehwehchen einbindet, kein Wunder. Reißt euch doch zusammen. Das wird mich schon so lange, dieses ewige, ich glaube, ich habe Krebs, dass ihr ständig irgendwelche Leute schreibt. Mein Gott, wir sind keine Ärzte, sondern nur Betroffene und Angehörige. Genau dafür gibt es dieses Forum, Leute. Ja, sehr richtig. Ich-Kanal. Tube für meine Probleme. Ich werde meine Seite wechseln. Es ist nicht zu fassen, was ich hier für Leute rumtreibe. Vielleicht stimmt es ja doch. Die deutschen Blogger sind einfach die schlechtesten. Habt ihr alle nichts Besseres zu tun, als Menschen zu kommentieren, denen es echt dreckig geht? Euren Spaß zu haben? Ich brauche keine Tipps und Ratschläge zur Hypochondrie. Ich will nur, dass irgendjemand sagt, Frank, was du hast, kommt mir bekannt vor. Mol, Mensch, tut mir leid, dass wir uns so lange nichts von uns abhören lassen. Pressekonferenzen, fast täglich. Sie wissen schon, wegen Bibi. Läuft super. Ihnen geht's doch gut, oder? Wir haben Ihre Datenübermittlungen erhalten. Ich warte minütlich auf den Bericht unseres Betriebsarztes. Was mich stutzig macht, noch am gleichen Abend, an dem Sie das BIP erhalten haben, wurde von Ihrem Account ein Datenpaket an unserem Server übermittelt. Das ist leider im Spam-Ordner gelandet. Wir haben es aber jetzt entdeckt. Am nächsten Morgen dann das zweite. Wir freuen uns natürlich, dass Sie so einen Spaß mit unserem BIP haben. Ist ja auch wirklich ein tolles Ding. Aber bereits auf den ersten Blick sehen beide Daten wandelt sehr unterschiedlich aus. Das war, sind Sie sicher, dass Sie alles richtig gemacht haben? Bitte prüfen Sie doch selbst nochmal Ihre Transaktion, ja? Ich melde mich wieder. Wer ist da? Frank, lass mich rein. Du warst das. Was war ich? Egal. Frank, ich kann doch hören, dass es dir richtig schlecht geht. Hast du Fieber? Du musst zum Arzt. Komm, mach auf, lass mich rein. Du musst nicht zum Arzt. Ich weiß, was du willst. Mich zum Psychologen schleifen. Frank, du musst lernen, dass auch gesunde Menschen Symptome haben, die für Krankheiten sprechen. Aber eben nicht lebensbedrohliche, sondern ganz normale, wie wir alle. Von Hypochonder bedeutet es, so viel zum Arzt zu gehen, wenn man Angst vor der Diagnose hat. Was man gar nicht machen sollte, ist ins Internet zu schauen, um sich die Symptome zusammenzusuchen. In der Regel ist es auch so, dass man immer was findet. Gib mal Nachtschweiß ein, da hast du bestimmt was, was auf Krebs hindeutet. Habe ich schon. Was? Frank, als Hypochonder hat man in erster Linie immer eine Krankheit, nämlich Hypochondrie. Dazu kommen dann die Symptome, die man sich nicht einbildet, sondern die wirklich da sind. und dann redet man sich schon beim Aufstehen ein, man hätte Krebs oder AIDS oder Tumore oder so und dann passt sich der Körper diesen Symptomen an und dann denkst du, du hast das. Oh, Frank! Beim Auftreten reversibler Störungen. Nicht alle Angst-, Spannungs- und Erregungszustände bedürfen einer medikamentösen Behandlung. Sie sind häufig Folgeerscheinungen körperlicher oder seelischer Erkrankungen und können durch andere Maßnahmen oder gezielte Behandlung der Grundkrankheiten behoben werden. Wusstest du, dass wegen der Cyberchondrie mittlerweile an den Suchmaschinen gefeilt wird? Es gibt umfangreiche Studien, die belegen, dass man viel zu oft mit der Diagnose Krebs aus dem Internet zurückkommt, obwohl man nur mit feinem Fingerzittern reingegangen ist. Fast jede dritte Diagnose aus dem Internet lautet Krebs oder MS oder AIDS. Jedenfalls was Tödliches. Die arbeiten daran, die Ergebnisanzeigen durch Suchmaschinen in dieser Hinsicht wieder realitätsfähiger zu machen. Und damit auch die User. Frank, ich rede doch keinen Mist. Komm, ich gehe mit dir zum Arzt. Ich kenne einen unglaublich guten Psychologen. Der hat sich darauf spezialisiert, so Leute wie dich wieder auf den Boden zurückzuholen. Frank, tu's nicht! Frank, hier ist deine Jacke. Komm, ich helfe dir. Das ist nicht fair, Frank. Ich dachte, wir spielen unser Spiel. Unser Spiel. Nur du und ich. Denk an die wunderbaren Nächte, die wir miteinander verbracht haben. An deine Euphorie, immer wenn du dachtest, du hast mich gleich. Der Nervenkitzel, nur noch einen Klick entfernt zu sein. Du liebst mich doch, Frank. Frank, halt, es ist rot. Frank! Ja! Nein! Sie müssen dringend vorbeikommen. Ich habe hier Ihre BIP-Befund vorliegen. Und der ist nicht ohne Befund. Extrem niedriger Testus der Rotspiegel. Solche Werte kennen wir sonst eigentlich nur von Krebspatienten. Eigentlich müssten Sie diesen Werten zufolge seelisch ziemlich labil sein. Depressiv. Irgendwas stimmt wohl mit Ihrer Schilddrüse nicht. Wohl, das kriegen wir schon hin. Was mich tröstet ist, dass wir Sie nicht umsonst krankgeschrieben haben die letzten 12 Wochen. Hatten Sie eigentlich zwischenzeitlich Frauenbesuch? Entscheidend ist, ob Einsamkeit empfunden wird. Das legt eine Studie der Universität von Chicago nahe. Zwar gaben in einer Befragung alter Menschen 3-mal so viele eine gute Gesundheit an, wenn sie gute Sozialkontakte hatten. Doch gaben 5-mal so viele eine gute Gesundheit an, wenn sie sich als sozial integriert empfanden, wie jene, die sich einsam fühlten. Beides war unabhängig vom realen Grad der Integration, teilt die Universität mit. Hab dich, Frank. Cyberchonda von Matthias Kapohl mit Markus Scheumann als Frank Mohl, Camilla Rentschke als Katrin, Bruno Tendera als Chef, Marie-Louise Marian als Mutti und Margarita Breitkreuz sowie Pirko Marie-Louise Krämer, Tirza Hase, Anja Herden, Lorenzo Liebetanz, Lilia Klee, Oliver Kriech-Mazura, Peter Nottmeier, Bruno Winzen und Alexander Wipprecht. Technische Realisation: Nico Schütte. Komposition: Andreas und Matthias Hornschuh. Regieassistenz: Ralf Hamann. Regie: Matthias Kapohl. Feines Fingerzittern. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion: Nathalie Chalice.